Vater unser, der du bist im Himmel, das ist die Anrede. Dann die erste Bitte, geheiligt werde dein Name. Zweite, zu uns komme dein Reich. Dritte, dein Wille geschehe wie im Himmel als auch auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel als auch auf Erden. Viertens, unser tägliches Brot gib uns heute. Fünftens, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sechstens, und führe uns nicht in Versuchung. Siebtens, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen.